Sonne färbt den Himmel rot und spiegelt sich auf allen Dächern. Des Tages Arbeit ist getan und schwerer Samuswein kreist in den Bechern. Die Stühle der Taverne stehen draußen, man kann miteinander reden. Ein alter Fischer setzt sich an den Tisch zu uns, auch er ist heute zufrieden. In Griechenland, da grüßen Blumen aller Farben und Musik erklingt. In Griechenland, wir uns trafen. Buzukis spielten auf zu Sabas Tanz, in dieser Nacht ging keiner schlafen. Wir tanzten beide barfuß, nach und nach erstarb der Lärm in der Taverne. Und Hand in Hand erlebten wir den Zauber einer Nacht im Licht der Sterne. In Griechenland.